Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute ist es wieder der Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. Laute, verzerrte, elektrische Gitarren dominieren diese Sendung. Ich spiele heute Musik, bei der Gitarrenlärm unüberhörbar wichtig ist. Nicht so sehr als Sound etwa eines virtuosen Leadgitarristen, sondern mehr als Gesamteindruck. Wer also auf massiven Gitarrenlärm steht, der kommt bis 3 Uhr voll auf seine Kosten. Das Programm dieses zweistündigen Soundchecks enthält insgesamt nur 14 Titel in 2 Stunden. Das heißt, einzelne Stücke sind lang, zum Teil sehr lang. Eben zu Beginn lief das zweitkürzeste der heutigen Sendung, aber an My Bloody Valentine geht kein Weg vorbei, wenn es um den Einsatz lauter Gitarren geht. Ganze Schichten, regelrechte Gitarrenwände haben sie in ihren Stücken Ende der 80er, Anfang 90er Jahre aufgebaut. Und dass hinter all diesem Gitarren-Noise auch noch ein Song mitlief, der sich kaum gegen all die Frequenzen durchsetzen konnte. Diese Art der Produktion wurde und ist bis heute Vorbild für viele nachfolgende Bands und Musiker. Immer wieder hört man den immensen Einfluss, den Kevin Shields und seine Mitmusiker, Mitmusikerinnen bis heute haben. Die Ausstrahlung über viele Jahre hinaus. Zum Beispiel hier bei Belong. Das ist ein Duo aus New Orleans, dessen Album October Language erst vor wenigen Monaten erschienen ist. Wir sind immer noch in der Traditionslinie My Bloody Valentine, das heißt Gitarren-Noise, übereinander gelegte Schichten, dahinter, darunter dann ein Song, der fast zu verschwinden droht inmitten des lauten Umfelds. Zuletzt eben nachzuhören bei Guitar, das ist ein Projekt von Michael Lückner aus dem Ruhrgebiet. Vor Jahren war er mal einer der Computer-Jockeys. Auf bislang 3 Gitarralben hat er den Gitarrenlärm auf digital gesampelte Art und Weise hergestellt bzw. eingesetzt. Die Hauptsängerin auf allen Gitarralben ist dabei die Japanerin Ayako Akashiba, so auch eben bei Love is Slow aus dem 2. Gitarralbum Honey Sky. Ganz aktuell, erschien erst vor einer Woche, ist das 2. Album von Amusement Parks on Fire. Das begann zunächst als Solo-Studio-Projekt von Michael Feerick aus Nottingham. Inzwischen ist es aber eine richtige Band, die auch live auftritt und die auch mit reichlich Gitarren das neue Album eingespielt hat. Out of the Angels heißt es. Bei uns daraus Cut the Future Shock, Amusement Parks on Fire. We'll be right back. Nach Amusement Parks on Fire eben Sonic Youth und ähnlich wie vorhin bei meinem Bloody Valentine haben Sonic Youth aus New York ganze Musikergenerationen beeinflusst. Seit Anfang der 80er Jahre bereits haben sie bis heute auf circa 20 Alben wahre Studien betrieben, was elektrische Gitarren alles machen können, wie sie klingen können, was man alles an Sound aus ihnen herausholen kann. Mal filigran verwoben, mal verzerrt, roh. Im Zusammenhang dieser Sendung habe ich eben mit Rain King natürlich ein lautes, gitarrenneues Lied ausgewählt, mitenthalten auf dem Doppelalbum Daydream Nation aus dem Jahr 1988. Gerade erst haben Sonic Youth ein neues Album veröffentlicht, Rather Ripped. Jim O'Rourke, der die letzten Jahre als fünftes festes Mitglied zur Band gehörte, hat Sonic Youth inzwischen wieder verlassen. Ich spiele jetzt etwas aus einer Art Nebenreihe. Sonic Youths haben neben ihren regulären Alben auch oft noch Sachen auf ihren eigenen Labels bzw. ihrem eigenen Label veröffentlicht. Hier zum Beispiel Sonic Youth zusammen mit eben diesem Jim O'Rourke, als er noch nicht festes Mitglied war bei Sonic Youth, unter der CD-Nummer Sonic Youth Record 3. SYR3. Darauf sind drei lange, freie, improvisierte Avantgarde-Stücke, wie auch immer. Wir hören mal, und es geht auch um Gitarrenlärm. Gute 6 Minuten daraus. Thank you. Mal Bloody Valentine und Sonic Youth war das eben eine dritte Band, bei der Gitarrennoise von Anfang an eine Hauptrolle gespielt hat, The Jesus and Mary Chain. Eben ihre erste Single von Ende 1984, Upside Down. Ich habe sie damals mal live gesehen und es klang genauso. Gitarrenfeedback, Rückkopplung ohne Ende, die Musiker mit dem Rücken zum Publikum, der ganze Auftritt dauerte vielleicht 20 Minuten. Auch sie inspirierten viele Bands und auch hier ist das Prinzip ähnlich wie einige Jahre später bei My Bloody Valentine. Ein kleiner, einfacher Song, fast ertrinkend in Gitarrenlärm. Bei My Bloody Valentine sind es mehr aufeinander geschichtete Frequenzschichten. Bei The Jesus and Mary Chain ist es fast immer ein wildes Feedback. Wir bleiben in Glasgow, Heimat auch von The Jesus and Mary Chain, und kommen zu Mogwai. Die haben gerade eine kleine Deutschlandtour beendet, um ihr neues Album Mr. Beast auch live zu präsentieren. Manchmal leise, manchmal laut, meist instrumental. Mogwai hier aus dem neuen Album mit We're No Here. Thank you. Wir bleiben in Großbritannien, bleiben auch instrumental, aber vom schottischen Glasgow geht es jetzt in die englische Grafschaft Kent, von Mogwai zu Molly. Auch die reizen das Leise-Laut-Prinzip in ihren meist langen Stücken voll aus. Sie beenden die erste Stunde mit einem Ausschnitt ihres Debütalbums Your Life is in Danger aus dem Jahr 2003. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit Musik, bei der Gitarrenlärm eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt.